1. Paulus, ein Apostel Jesu Christi durch Gottes Willen, und Timotheus, der Bruder, senden Gruß. 2. Dieser Brief richtet sich an die Heiligen und Gläubigen Brüder in Christus, die in Kolosse leben, neden Fried sein mit Jugend von Gott, und Serum Vater. 3. Wir danken Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, stets für euch in unseren Gebeten. 4. Wir tun dies, weil wir von eurem Glauben an Christus Jesus und von der Liebe gehört haben, die allen Heiligen entgegenbringt. 5. Dies Lieben dieser Glaube sind begründet in der Hoffnung, die für euch im Himmel bewahrt ist und von der bereits durch das Wahrwort des Evangeliums erfahren hat. 6. Dieses Evangelium ist zu euch gelangt und verbreitet sich, indem es in der ganzen Welt Frucht bringt und wächst, genau wie es auch unter euch geschieht, sie dem Tag und dem Dienst Gottes in ihrer Wahrheit gehört und erkannt hat. 7. Hat dies von Epaphras gelernt, unserem geliebten Mitknecht, der ein treuer Diener Christi für euch ist. 8. Hat uns auch von euer Liebe berichtet, die der Geist in euch wirkt. 9. Aus diesem Grundhoren auch wir nicht auf, sie dem Tag und dem wir davon erfahren haben, für euch zu bieten und zu bitten, dass mit der Erkenntnis seines Willens in aller Weisheit und geistlicher Einsicht erfüllt werdet. 10. Dies soll euch ermöglichen, ein Leben zu führen, das dem Herrn würdig ist und ihm in jeder Hinsicht gefällt, indem in allen Guten Werken Frucht bringt und in der Erkenntnis Gottes wächst. 11. Wir bieten auch darum, dass mit aller Kraft gestärkt werdet, entsprechend der Macht seiner Herrlichkeit, mit Freude und großer Geduld als zu ertragen. 12. Dabei sollt dem Vater danken, der uns befähigt hat, erbe der Heiligen im Licht teilzuhaben. 13. Hat uns aus der Herrschaft der Finsternis befreit und uns in das Reich des Sohns seiner Liebe versetzt. 14. In diesem Reich empfangen wir die Erlösung, namlich die Vergebung unserer Sünden. 15. Dieser Sohn ist das Sichtbarebild des unsichtbaren Gottes und der Erstgeborenen vor aller Schöpfung. 16. Denn durch in Word als im Himmel und auf der Erde geschaffen, so all das Sichtbare als auch das Unsichtbare, einschließlich Throne, Herrschaften, Markte und Gewalten, als ist durch in und für in geschaffen worden. 17. Existiert vor allem anderen und als hat in ihm seinen Bestand. 18. Ist auch das Haupt des Leibes, der Gemeinde, ist der Ursprung und der Erstgeborene der Toten, damit in allem den Vorrang hat. 19. Den Gott beschloss, das die ganz voll in ihm wohnen sollte. 20. Durch in Wulti Gott als mit sich versonen, in dem Frieden stiftet durch das Blut seines Kreuzes, so wohl für das Erdisch als auch für das Himmlisch. 21. Ortjuk, die einst von Gott entfremdet wort und im Dirch your bosen taten feindlich gesinnt wort. 22. Hatte nun Dirch den Tod seins fleischlichen Leibs versant, im Juk heilig, Michaelos und untadlig vor sich dazu stellen. 23. Dies geschieht, vor ausgesetzt blät fest im Globen gegründet und last Juk nicht von der Hoffnung des Evangeliums erbringen. Das gehort hat und das allen geschöpfen unter dem Himmel verkündet word, und dessen Diener ich, Paulus, geworden bin. 24. Jetzt freu ich mich über mein Leiden für euch und ergens in meinem Körper, was noch in den Bedrängnissen Christi felt, zugunsten seines Leibes, der Gemeinde. 25. Ich bin Diener dieser Gemeinde geworden gemäß dem Auftrag Gottes, der mir für euch anvertraut word, im das Werk Gottes vollständig zu verkünden. 26. Dieses Geheimnis war über allen und Generationen hinweg verborgen geblieben, ist aber nun seinen Heiligen offenbart worden. 27. Gott wollte ihnen den Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Heiden offenbaren, namlich Christus in euch, die Hoffnung auf Herrlichkeit. 28. In verkünden wir, indem wir jeden Menschen in aller Weisheit ermahnen und unterrichten, damit wir jeden Einzelnen vollkommen in Christus darstellen können. 29. Dafür arbeite ich auch. Mit großer Anstrengung, gestützt auf Seinkraft, die in mir mächtig wirkt.